Schafarewitsch und andere haben dies erkannt, zuerst als religiöse Inspiration, später jedoch empirisch untermauert durch das Studium des Sozialismus als Grundmuster des Systems der Unfreiheit. Der Sozialismus ist so gesehen der irdische Sendbote der diabolischen Intention, die Freiheit ad absurdum zu führen. Daraus folgen zwei Strategien, die sich ebenfalls auf die beiden Ebenen des Satzes »Der Mensch ist frei« beziehen. Die erste Ebene schaut auf die Natur des Menschen. Es wird über einen, spätestens mit der Entdeckung der Quantenmechanik widerlegten, physikalischen Determinismus, der das Weltall als Uhrwerk begreift, in Abrede gestellt, dass der Mensch überhaupt frei sei. Er sei nicht frei geschaffen, sondern eine Maschine aus Physik und Chemie, der freie Wille eine Einbildung und Illusion. Das Bemerkenswerte an dieser These ist allerdings ihre Contradictio in adjectio, ihr logisch unauflösbarer innerer Widerspruch. Wenn der freie Wille eine Illusion ist, wessen Illusion ist er denn dann? Und wie könnte dieser jemand sich als Ich wahrnehmen, wenn die These stimmte? Das hindert aber die Proponenten dieser schwachen Theorie nicht, sie in schlichteren Gemütern, selbst solchen mit naturwissenschaftlicher Vorbildung, immer wieder zu verankern. Dort, wo diese Argumentation versagt, wird quasi als Rückzugsgefecht die zweite Ebene herangezogen, um die Freiheit zu negieren. Ja, es wird eingeräumt, dass es wohl so etwas wie menschliche Freiheit gebe, aber ihr Charakter als göttliches Geschenk wird negiert. Damit wird insinuiert, dass sie nur das Resultat physikalischer Prozesse sei und somit auch keine Begründung für die unverletzliche Würde des Menschen als Individuum. In einem logischen Salto Mortale wird dann gefolgert, dass der Mensch seine Würde nicht als Einzelner von Gott erhalte, sondern diese erst durch sein Aufgehen in der Masse Mensch geschehe. Seine Würde, seine Rechte, seine Existenz werden nur durch den Beschluss anderer Menschen überhaupt begründet und anerkannt. Das kann die Mehrheit sein, das kann aber auch nach sozialistischer Manier eine winzige revolutionäre Elite sein, die sich zum Herrn über alle anderen aufschwingt und die Macht usurpiert. Das Resultat ist die Rechtfertigung einer Gesellschaftsordnung der Unfreiheit, in der sich der freie Mensch einzugliedern, der er sich zu unterwerfen habe. Wahlweise darf er akzeptieren, dass er gar kein freies Wesen ist, damit ihm die Versklavung leichter fällt. Um dies ins Werk zu setzen, müssen die Vertreter der Sklavengesellschaft die oben genannten 5 Säulen der freien Zivilisation angreifen. Sie verneinen die Individualität, ihr Ziel ist nicht weniger als die Auslöschung des Individuums. Mit der Entwicklung der Schnittstelle zwischen Menschen und Maschinen wähnen sie sich diesem Ziel näher als je zuvor in der Geschichte der Menschheit. Sie ist das neue Instrument, das alle früheren Mittel der Propaganda, Manipulation, Verführung und Irreführung ablösen, sie in den Schatten stellen und ihnen die Krone aufsetzen soll. Der so kontrollierte Mensch muss nicht mehr um sein Eigentum beraubt, also enteignet werden. Er wird es freiwillig und mit Freude abstoßen. Er wird selbst zum Eigentum der Herrschenden, seine Existenz zur Sklaverei.